Auf dem 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung wurde ein Beschluss gefasst, den Jugendverband in den Kim-Il-sungistisch-Kim-Jong-listischen Jugendverband umzubenennen. Darüber berichteten am 29. und 30. August viele ausländische Massenmedien wie die Nachrichtenagenturen TASS und Lia Novosti, die TV-Sender NTV und Erster Kanal, der TV-Sender 24 und der Fernsehsender Zentru in Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua und der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix in China, die amerikanische Nachrichtenagentur UPI, die Internetnachrichtenagentur Irshad in Mauretanien und die Internet-Homepage der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan. Sie brachten auch die Fotos von Genossen Kim Jong-un.